Drittes Kapitel: Land und See in der Bucht von Sandag. Ich war am nächsten Morgen früh munter und machte mich, sobald ich einen Bissen gegessen hatte, auf meinen Forschungsgang. Eine innere Stimme sagte mir ganz deutlich, dass ich das Schiff der Armada finden würde, und wenn ich mich auch nicht gänzlich diesen hoffnungsvollen Gedanken hingab, war ich doch leichten Herzens und wandelte wie auf Luft. Arras ist eine sehr raue kleine Insel. Ihr Boden ist mit großen Felsblöcken bedeckt und zottig von Farn und Heidekraut. Mein Weg führte mich in fast gerader nordsüdlicher Richtung über den höchsten Hügelrücken hinweg, und obwohl die ganze Entfernung noch keine 2 Meilen betrug, brauchte ich dazu doch mehr Zeit und Kraft als zu 4 Meilen ebenen Weges. Auf der Anhöhe hielt ich an, sie war nicht sehr hoch, noch keine 300 Fuß nach meiner Schätzung, überragte aber das benachbarte Flachland der Roost um vieles und gewährte eine umfassende Aussicht auf das Meer und die Inseln. Die Sonne, die schon eine ganze Weile aufgegangen war, brannte heiß auf meinen Nacken. Die Luft war schwül und gewitterschwer, wenn auch von durchsichtiger Klarheit. Nordwestlich, in weiter Ferne, wo die Inseln am dichtesten lagen, hatte sich ein 30 kleiner Wolkenfetzen zusammengeballt, und das Haupt Ben Kias trug nicht nur einige Nebelschleier, sondern eine feste Nebelhaube. Eine Drohung lag im Wetter. Wohl war das Meer so glatt wie Glas, selbst die Roost glich nur einem weißen Rand am weiten Wasserspiegel und die tollen Männer einer Reihe von Schaumkappen. Aber meinen Augen und Ohren, denen alle diese Orte so vertraut waren, erschien des Meeres Schlummer voller Unruhe. Ein Laut, einem langen Seufzer ähnlich, stieg zu mir empor, und die Roost selbst schien mir in ihrer Ruhe auf Unheil zu sinnen. Muss ich doch hinzufügen, dass wir alle, die wir in diesen Gegenden lebten, diesem seltsamen und gefährlichen Geschöpf der Fluten, wenn auch nicht prophetisches Wissen, so doch zumindest die Gabe warnender Prophezeiung beimaßen. Ich beschleunigte meinen Schritt und war bald den Arraser Abhang hinunter nach jenem Teil abgestiegen, den wir die Bucht von Sandag nennen. Diese ist im Vergleich zu der Insel selbst ein ziemlich großes Wasser, gegen alles, die vorherrschenden Winde ausgenommen, wohl geschützt, sandig und schal, im Westen von niedrigen Dünen begrenzt und im Osten sich an einige klafterhohe Felsen anschmiegend. Dies war die Seite, wo zu gewissen Zeiten der Flut die von meinem Onkel erwähnte Strömung stark gegen die Bucht trieb.